Baller meine Packs, die Texte für die Niner. Ja, mit Pilze glänzt vom Designer. Ja, aber der Beste, Beste bin deiner. Ja, ich bin, du denkst, es war einfach. Kommen alle Weiber, wie eine Leiter, geh ich hoch. Aber werde wie Flow, hau auf Fußballer. Notballer, wo sind deine Jungs? Wo? Komme nur mit Flow 6. Digga, die Reime und hoppe dich einen. Geh mal nur lieber zur Seite. Digga, ich komme alleine und halte dich wie keine Schande der Reine. Du bist da, du redest so viel. Ich esse dich auf, Digga, Bon Appetit. Mein Vorname G, werde nie Speed, Katrin, The Weed. Meine City, Habib, also geh weg. Bauern in Pampam, bin ich dran, man asoziale Flow. Vorne eine Maske am Ruhe, lass mal deine Gangster filme, weil ich dich nur am Lester will. Ja, man, da wacht, man, da wacht, ich stoppe ganz. Komm mit dem Blatt, aus der Rad. Baller wieder ohne normale Frust, deine Hose, guck bei der Welle, wenn er fliegt, wieder Schuss, ich zeig. Nur die Gegend, weil DJ, dann Parra, Regen hier in meiner Stadt. Ja, Hero, ja, Mero, wir laden, denn alles ist Parra und Parra macht ab. Denn es schießt auf Enemies und jeder sieht, wer Welle schief, fällt immer tief, meine Schelle zieht, ja, das kennen sie. Auf dem Weg nach oben, will die Million. Geht zu deiner Liga, ich will alles so. Für dich ist Hero seine Liga viel zu hoch. Und bald mach ich in den Chart, und ich hab aber da. Street Cinema Check, 18 Minuten Check, Karotten Story Check, Tag treffen, breite Figur plus Sixpack. Wow, Kollege macht 18 Minuten Distrack für 13 Minuten Impact. Und denk bitte nicht, du hättest in dem Battle ne Chance. Dicker Flizzy hat den Beef mit einer Sperrung gewonnen. Merkst du, wie dein Hype langsam stirbt, weil selbst ein Flair heutzutage besser den Vibe transportiert. Du machst Lauten in ganz Deutschland, große Flair ist Zerstörung, aber triffst dann nicht den Takt, wie bei Herzrhythmusstörung. Lass den Rap-Battle-Shit, mach den weltmännischen Pelzmänteln-Shit. Denn du fickst dich doch nur selbst, wenn du dist. Ein 31-jähriger, scheinezehrender Breitling-Träger. Doch Talent kann man nicht kaufen, du hast Timing-Fehler, peinlich, Kollege. Du hast im Radio eine Show, hallo Deutschland, erster Hip-Hop-Eck mit Platin ohne Flow. 80 Mille in nem Video, doch die Silbe nicht im Beat. Teure Produktion kaschieren billige Musik. Und von Single zu Single verlierst du Status als Rapper. Denn musikalisch war sogar der Typ vom Babobus besser. Mach den Ton frei, du Blender. Du warst mal ein so nicer Texter, doch am Mikrofon bleibst du schlechter. Heute rennst du als Ghostwriter besser. Scoute lieber nach Newcomern bei der Bahnhofsmission. Denn deine Lyrics waren routiniert, war von Macho gefühlt. Auf dem Weg nach oben will die Million. Geh zu deiner Liga, ich will alles so. Für dich ist Hero seine Liga viel zu hoch. Und bald mach ich in den Chart, und ich hab alle Lumos. Mehr Bomo auf dem Schuss. Und mein Name wird bald groß. Bruder, es ist ein Schlüssel, fallen die gewohnt.